herzlich willkommen zum Uncast Episode 127. Juhu! Wir nähern uns immer weiter unaufhaltsam Richtung Weihnachten. Das Unvermeidliche ist, da ich sag ja immer Kusnachten dazu, ja, weil Weihnachten feiere ich nicht, feiere nur Kusnachten. Rechtzeitig vor Weihnachten, ja, gleich nochmal zwei Beiträge, ja, dann brauche ich nämlich nicht so viel zu machen. Das ist mein Scherz. Und zwar hat mir der Alex einen schönen Bericht über Papyrus Beta geschickt und der Markus hat auch heute wieder einen Beitrag, und zwar einen Nachtrag zum Nexus 4 und 7 und über verschiedene Android-Tastaturen. Und deswegen ohne Umschweife gleich mal den Bericht vom Alex. Hallo, ich bin der Alex. Ich höre schon lange den Uncast, seit etwa der 33. Folge oder so. Und darum will ich jetzt auch mal Rios Aufruf folgen und einen eigenen Beitrag einsenden. Und zwar geht es in diesem Beitrag um die App Papyrus. Ich selbst benutze das Samsung Galaxy Note 10.1, das ist also das Tablet mit Stylus, oder wie Samsung es nennt, mit S Pen. Und genau für solche Sachen ist diese App Papyrus gedacht, nämlich für Geräte mit Stylus. Spezielle Unterstützung bietet die App dafür bei den Geräten HTC Flyer, HTC Jetstream, HTC Evo View 4G oder 4G, bei Lenovo's ThinkPad-Tablet und beim Samsung Galaxy Note, Galaxy Note 2 und eben beim Note 10.1. Samsung liefert ja auf seinen Geräten bereits die App S-Note mit. Die dient auch dazu, mit dem Stift Notizen zu machen oder Skizzen oder Bilder, was auch immer. Die App ist an sich nicht schlecht, finde ich, aber es geht besser. Zum Beispiel mit dieser Papyrus-App, die ich hier vorstellen will. Ein großer Vorteil ist schon mal, dass bei Papyrus Vektorgrafiken möglich sind. Wenn man also das fertige Bild dann exportiert oder die Schrift, kann man das beliebig weit vergrößern und es wird nicht pixelig. Man kann auch beliebig große Seiten verwenden, also bis zu unendlich große Seiten, und das auch dann flexibel umstellen während dem Schreiben. Wenn man also merkt, man hat jetzt ein DIN A4 Bild und man will was Breiteres machen, kann man einfach auf etwas Größeres umstellen und das ist auch überhaupt kein Problem. Das finde ich persönlich sehr praktisch. Dann wird richtig schön der S-Pen unterstützt, also bei Samsung der S-Pen. Ich denke auch bei den anderen genannten Geräten funktioniert es genauso. Man kann da mit dem Stylus schreiben und mit dem Finger löschen. Man muss nichts umstellen, muss nicht extra Radiergummi anklicken, sondern einfach mit dem Finger etwas weglöschen, indem man drüber wischt. Das wird sehr schön von der App unterschieden, was man gerade benutzt. Man kann auch etwas, was mit dieser S-Note-App nicht geht, nämlich geschrieben oder gemalte Sachen markieren und dann verschieben, die Größe ändern, die Farbe ändern oder sogar die Strichdicke ändern. Dann gibt es, ach, was ich noch gar nicht gesagt habe, die App ist kostenlos. Es gibt aber Erweiterungen, solche In-App-Purchases. Da gibt es einen Toolpack, das enthält noch einen Radierer, also einen echten Radierer heißt es. Normalerweise hat man einen Radierer, der einmal den kompletten Strich wegwischt. Mit diesem echten Radierer kann man dann auch Teile von Strichen wegradieren. Dann gibt es ein Rechteck-Tool, ein Kreis-Tool und ein Linien-Tool. Damit kann man einfach Rechtecke, Kreise und Linien ordentlich zeichnen. Also wie etwa in Paint, dass es ein ordentliches Rechteck wird mit geraden Linien und nicht irgendeine Freihandzeichnung. Und ein Text-Tool ist auch noch dabei. Dieses Toolpack gibt es für 2,39 €. Was die App auch noch kann, sind Gesten mit dem Stylus. Also der S-Pen von Samsung hat ja beispielsweise einen Button mit drauf. Es geht leider bei meinem Tablet nicht, vielleicht geht es bei den anderen Geräten besser, aber es soll möglich sein, wenn man den Knopf gedrückt hat, etwas zu markieren damit, ohne auf das Markieren-Tool zu wechseln, einfach gedrückt halten, das, was man markieren will, umranden und dann es gleich bearbeiten zu können. Wie gesagt, bei mir geht es leider nicht. Sehr schade, aber nicht so dramatisch. Was die App auch unterstützt, ist, dass sie, je nachdem wie fest man aufdrückt, unterschiedlich dicke Linien macht. Das finde ich auch sehr schön. Wenn man also etwas bisschen dicker schreiben will, drückt man nur ein bisschen fester auf. Die App erkennt das und macht dann das Geschriebene ein bisschen dicker. Man kann auch unterschiedliche Hintergründe auswählen. Das ist jetzt nicht so wie bei der S-Note-App von Samsung, so verspieltes Zeug, sondern eher produktive Sachen. Das heißt, es gibt entweder einen komplett leeren Hintergrund oder einen linierten oder karierten. Und bei liniert und kariert gibt es auch verschiedene Größen, also verschiedene Kästchengrößen oder Zeilenabstände, je nach Geschmack. Und das Ganze lässt sich auch exportieren als PDF, PNG oder JPG. Und mit einem weiteren Erweiterungspack, was man auch noch zusätzlich in der App kaufen kann, auch alles backuppen in die Cloud und exportieren als PDF. Das kostet nochmal extra 2,29 €. Und unterstützt werden dabei Dropbox und noch irgendein anderer Dienst, soweit ich mich erinnere. Das habe ich aber leider nicht getestet, weil ich bisher diese 2,39 € nicht ausgeben wollte, weil ich es nicht unbedingt gebraucht habe. Vielleicht mache ich es noch irgendwann. Ist aber bestimmt nicht schlecht. Ja, also ich bin recht begeistert von der App. Wie gesagt, sie ist an sich kostenlos, wenn man dieses Toolpack und den Cloud-Service nicht braucht. Und für Geräte mit Stylus auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man es denn brauchen kann. So wie ich. Ja, dann bin ich auch schon am Ende meines kleinen Beitrags hier. Ich hoffe, ich konnte einigen Leuten hier eine nützliche App empfehlen. Und ich wünsche noch viel Vergnügen mit dem Antcast weiterhin. Auf Wiederhören. Vielen Dank, Alex, für den schönen Bericht. Papyrus war mir bisher in dieser, Manifestation noch nicht bekannt. Ich könnte das Papyrus ohne weiteres, ja, ohne weiteren Zusatz. Und das ist ja eine kleine Notiz-App. Und da wusste ich jetzt nicht, dass hier unter dem gleichen Namen quasi noch eine andere App angeboten wird. Übrigens, die App, von der ich spreche, diese Notiz-App, die heißt mittlerweile auch Papyrus X und hat ein paar weitere Funktionen drin, wie zum Beispiel das Verschlüsseln von den Nachrichten. Hat aber, wie gesagt, nichts mit der Papyrus-Beta-App hier zu tun. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann es leider nicht ausprobieren, weil mein Galaxy Tab dafür nicht kompatibel ist, so zumindest die Anzeige im Market oder im Play Store, und auf dem Handy ist das ja eh, ja, uninteressant. Okay, also, danke für diesen Hinweis oder für diesen Review der App, ja, sehr schön, weil es wird ja immer gesagt, der Arthur hat auch mal hier in der Community gesagt, bei der App der Woche sollte man mehr also Anwendungs-Apps machen und nicht so viel Spiele. Ah, das ist halt immer so eine Sache, ja. Ich komme später nochmal drauf zu sprechen. Aber immerhin, es werden ja auch, wie jetzt zum Beispiel hier beim Alex, Apps auch so behandelt in den News und eben auch in den Themen, wenn es erforderlich ist. Okay, und damit kommen wir dann gleich zum Markus über das Nexus 4 und 7 nochmal was. Und wie gesagt, über Android-Tastaturen hat er uns auch noch was zu erzählen. Markus, let's go! Ja, also auch von mir willkommen im Antcast dann heute wieder. Und es geht natürlich heute nochmal, ich habe es ja bereits letzte Woche gesagt bei mir, um Nexus 4 und Nexus 7, die beiden neuen Geräte, die ich also jetzt auch schon seit ja etwas mehr als einer Woche in meinem Besitz habe. Und ja, mit den beiden Geräten habe ich natürlich jetzt auch weitere Erfahrungen gesammelt in den letzten Tagen. Gerade am vergangenen Samstag war ich also on Tour Richtung Mittelfranken, vom Rhein-Main-Gebiet aus Richtung Mittelfranken. Habe das Nexus 7 dann auch dabei gehabt, Nexus 4 in dem Fall nicht, weil es mein geschäftliches Handy ist. Und ja, mein geschäftliches Handy brauche ich natürlich am Wochenende nicht unbedingt dabei. Aber Nexus 7 war insofern natürlich für mich auch eine interessante Erfahrung wert, als ich sag mal, zum ersten Mal seit dem Samsung Galaxy Tab erster Generation wieder ein 7 Zoll Tablet besitze. Und da muss ich sagen, das war natürlich auf jeden Fall interessant, gerade eben auch für unterwegs, 7 Zoll natürlich wesentlich besser vom Transport her als ein 10 Zoll Tablet. Also mein letztes Android Tablet hatte 8,9 Zoll. Das war das LTE Tablet von Samsung, was ja auch schon recht klein und leicht war und recht gut vom Transportieren her, gerade für unterwegs. Jacken- oder Manteltaschen kompatibel, immerhin noch, wenn auch nicht Hosentaschen kompatibel. Und bei 7 Zoll natürlich das Ganze noch ein bisschen kompakter. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich gerade für unterwegs recht gut, hat sich sehr gut bewährt. Was mir Spaß gemacht hat, ist, dass das Samsung Galaxy S7 halt auch mit einem ganz normalen Akku-Ladegerät aufgeladen werden kann. Man braucht kein stärkeres Ladegerät. Das normale Handy-Ladegerät reicht aus. Man braucht auch keinen Spezialstecker, wie es beim iPad der Fall ist, wie es bei den Samsung Galaxy Tabs der Fall ist. Ganz normal Micro-USB. Das spart natürlich unterwegs dann auch irgendwie ein zusätzliches Kabel, ein zusätzliches Netzteil etc. pp. Und insofern ja, sieht das natürlich so aus, dass das natürlich schon mal wirklich gerade fürs Reisegepäck wunderbar ist. Interessant war natürlich jetzt unterwegs zu beobachten, wie verhält sich der Akku, der ja logischerweise nicht ganz so groß sein kann, wie wir es aus den, ich sag mal, 10 Zoll Tablets beispielsweise kennen. Aber man kommt auch mit diesem Akku, der im Google Nexus 7 verbaut ist, bequem über den Tag. Also am nächsten Tag, wenn man das Ding wirklich intensiv nutzt, wie es bei mir der Fall war, am nächsten Tag braucht man dann schon eine frische Akkuladung. Muss allerdings dazu sagen, bei mir kam es erschwerend dazu, dass ich im Zug unterwegs war und dort ist natürlich der Empfang teilweise nicht gut. Das Handy oder auch das Tablet in dem Fall sendet immer mit voller Leistung und entsprechend schneller ist natürlich so ein Akku auch leer. Aber über den einen Tag kam ich wirklich ganz hervorragend, kam ich sehr bequem, überhaupt kein Problem. Aber abends war ich dann schon bei, ich sag mal, also Akku oder Tablet vom Kabel weg, morgens bei 100%. Morgens um 7 und abends um 12, da war ich dann schon bei 20% nur noch. Also das ist dann klar, für den nächsten Tag reicht es nicht mehr. Aber ein Tag überhaupt kein Thema. Das sieht dann mit diversen Smartphones schon anders aus. Also ich hatte ja mein HTC One XL natürlich auch dabei. Das war also wirklich nachmittags oder am späten Nachmittag bei unter 20% Restakkuladung wäre ich da ohne einen Zweitakku, den man also anschließen kann und der dann den Hauptakku wieder auflädt, wäre ich ohne einen solchen Zweitakku unterwegs gewesen, dann ja, wäre ich schlicht und ergreifend offline gewesen. Das Google Nexus 7, ich habe ja die Version mit dem eingebauten Mobilfunkmodem. Das ist eigentlich auch der Unterschied zu dem Gerät, dass der Mo hier im Amtcast vor geraumer Zeit, als das Gerät halt in Deutschland rauskam, in der WLAN-Version, ja, dass der Mo dann vorgestellt hat. Und ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Gerät, diese Version zu wählen. Ja, weil ansonsten hätte ich sicherlich am Tablet an Akkuleistung gespart. Das ist klar, weil der Mobilfunkempfänger natürlich dann nicht gesendet hätte. Dafür wäre es im Handy noch problematischer gewesen. Vielleicht mittags schon kein Akku mehr. Ja, gut, für jemanden, der jetzt nur zu Hause mit dem Tablet agieren möchte, aber da habe ich eigentlich meinen Laptop, da brauche ich kein Tablet. Für so jemanden ist es dann vielleicht dann doch, ja, egal, ob jetzt so ein Mobilfunkmodem drin ist, dem ist es wahrscheinlich auch die 50 Euro mehr nicht wert. Mir war es auf jeden Fall wert. Ich muss auch sagen, das war wirklich gut so. Ich habe eine Telekom SIM-Karte drin. Das lief alles eigentlich sehr gut. Sehr, sehr stabil in der Nürnberger Innenstadt. Nee, Christkindlesmarkt, da gab es da ein bisschen Performance-Probleme beim Internetzugang. Das lag aber logischerweise eher daran, dass halt eben jede Menge Leute da in nächster Umgebung waren. In dem Moment habe ich dann sogar mit einer O2-Karte getessert und das lief in dem Fall besser als mit der Telekom-Karte. Das ist mal sehr ungewöhnlich in die Richtung, aber es war halt definitiv so. Und ansonsten, also wirklich hundertprozentig stabil der Internetzugang, schnell über HSDPA und über Edge immerhin noch so, dass man natürlich mailen kann, völlig problemlos Messaging nutzen kann, Google Talk etc. pp. Wenn man dann surft über Edge, muss man natürlich Abstriche machen. Da muss man natürlich wissen, das dauert alles ein paar Sekunden länger, wie sich was aufbaut, aber es funktioniert noch recht gut. Mein großer Kritikpunkt ist, dass das Nexus 7 momentan zumindest offiziell keine Tethering-Funktion hat. Das wäre natürlich was, was man sich wünschen würde, dass man mit dem Nexus 7 halt eben auch einen Hotspot für andere Handys aufbauen kann. Das funktioniert momentan noch nicht. Was mich an beiden Geräten eigentlich begeistert, also sowohl am Nexus 4 als auch am Nexus 7, ist Google Now, ein Dienst, mit dem ich mich, bevor ich ihn selbst hatte, ehrlich gesagt gar nicht so richtig beschäftigt habe. Aber das ist ganz, ganz lustig. Also ich habe immer die Entfernung, gegebenenfalls auch eine Routenplanung von dem Ort, wo ich mich gerade aufhalte, zu meinem Heimatort. Einerseits das finde ich eigentlich eine lustige Funktion. Ich habe jeweils die Wetterdaten für den aktuellen Aufenthaltsort und ähnliche Sachen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das Ganze auf Knopfdruck verfügbar, ohne dass man jetzt irgendwie in Google Maps rein muss oder sonst irgendwas. Das muss ich sagen, ist wirklich gut gelungen. Akkulaufzeit beim Nexus 4, Erfahrungen von unter der Woche, wo ich dann dieses Gerät auch im Einsatz hatte. Naja, das ist so ähnlich, wie man es von anderen Smartphones her eigentlich auch kennt. Also, wenn man es wirklich intensiv nutzt, da ist dann abends irgendwann Schluss. Und da muss ich nach wie vor sagen, ich finde es schade, dass alle Hersteller mittlerweile ganz wenige Ausnahmen. Samsung ist noch eine Ausnahme, aber sonst fast jeder Hersteller mittlerweile darauf setzt, dass die Akkus fest eingebaut werden. Das mag designtechnisch sehr gut sein, aber für Power-User ist das eigentlich nichts, weil für Power-User muss die Möglichkeit bestehen, dass man eben nachmittags, wenn der Akku dann kapazitätentechnisch zu Ende geht, auf den zweiten Akku ausweichen kann. Und genau diese Möglichkeit fehlt eben auch beim Nexus 4. Nexus 4, muss ich sagen, nach einiger Zeit der Benutzung jetzt sehr guter Mobilfunkempfang. Also auch wenn man mal in Gegenden unterwegs ist, wo es eben kein starkes Netz gibt, und selbst da muss ich sagen, das Nexus 4 hält recht sicher die Verbindung zum Mobilfunknetz, und das ist natürlich eine sehr, sehr erfreuliche Sache. Trotz des großen Displays und des insgesamt großen Geräts, es liegt wirklich gut in der Hand. Das ist wirklich ein Gerät, was mir diesbezüglich sehr, sehr gut gefällt. Formfaktor und Größe, wirklich eine sehr gelungene Geschichte, muss ich sagen. Beim Nexus 4. Betriebssystem auch hundertprozentig stabil bei allen Geräten. Was mich beeindruckt, im Vergleich zu meinem HTC One XL, dem anderen aktuellen Android-Handy, das ich besitze, man merkt den Quad-Core-Prozessor eben doch wirklich sehr, sehr deutlich. Also da muss ich wirklich sagen, das macht Spaß, dass wirklich alles sehr, sehr flüssig funktioniert. Jeder Bedienschritt und so weiter geht wirklich wunderbar von der Hand. Wo selbst ein Dual-Core-Prozessor, wie er im HTC One XL verbaut ist, hin und wieder dann doch mal so eine halbe Gedenksekunde zumindest einlegt, das kommt beim Nexus 4 definitiv nicht vor. Aber wie gesagt, es geht dann eben auch auf den Akku. Und man würde sich eben schon gerade bei intensiver Nutzung wünschen, dass man den Akku abends dann doch wechseln kann, wenn man jetzt das Gerät nicht ständig nutzt. Ja, als Normaluser hier und da mal eine E-Mail, hier und da mal eine Seite angesurft oder eine App geöffnet und dann doch vielleicht mal 10 Minuten Telefonie, ist das gar kein Problem. Aber in dem Moment, wo man eben wirklich, wie ich, zu den Power-Usern gehört, da wird es dann nachmittags definitiv knapp. Ja, dann hat der Rio ja in der letzten Ausgabe schon SwiftKey Flow angesprochen, diese neue Tastatur. Die habe ich jetzt auch mal installiert, und zwar auf sämtlichen Android-Geräten, die ich habe. Ich muss sagen, die Flow-Funktion, also dieses Wort erzeugen durch über das Display Vision sozusagen, funktioniert noch nicht so gut wie bei Swipe. Also das muss ich ehrlich sagen. Was für mich auch irritierend ist, was natürlich von den SwiftKey Flow-Leuten gut gemeint ist, ist die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit, man kann es nicht mal abschalten. Wenn man ein Wort zurechtgewischt hat sozusagen, dann ist automatisch schon der Leerschritt zum nächsten Wort, die Space-Taste, ist dann automatisch schon gedrückt. Man muss und kann gar keine Space-Taste mehr drücken. Drückt man nochmal, wird ein Punkt erzeugt. Das finde ich irritierend. Das ist aber eine reine Gewohnheitssache, logischerweise. Aber wie gesagt, generell die Worterkennung gefällt mir noch nicht so gut wie bei Swipe. Die normale Worterkennung beim Eintippen statt Einwischen sozusagen, die funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Ich meine, das kennen wir alle. Da ist SwiftKey natürlich sehr erfahren. Ich meine, das kennen wir von SwiftKey seit es SwiftKey gibt. Das ist ja gerade die Stärke der Tastatur. Und ich muss sagen, wenn man sich die Kombination angewöhnt, ja, ich sag mal, kompliziertere Wörter eintippen und dann halt eben über diese SwiftKey-Intelligenz auf das Wort tippen, das man eigentlich schreiben wollte, wenn es oben erscheint. Und eben kleinere Wörter durch diese Wischbewegung halt eben erzeugen. Da muss ich sagen, wenn man sich an diese Kombination gewöhnt, dann funktioniert SwiftKey Flow auch jetzt in der Beta-Version schon wirklich gut. Ich bin mal gespannt, wie das weiterentwickelt wird. Aber an sich dürfte das momentan mit die beste Android-Tastatur sein, auch wenn die Bedienung an sich insgesamt natürlich doch eher ungewöhnlich ist. Muss man auch sagen. Aber es ist eine feine Sache und funktioniert bei mir also wirklich einwandfrei. Und da spielt es keine Rolle, ob ich unter Ice Cream Sandwich unterwegs bin mit dem HTC One XL. Dafür gibt es ja momentan noch keine Aktualisierung auf Jelly Bean oder eben Jelly Bean mäßig mit dem Nexus 7 und mit dem Nexus 4. Beim Nexus 7 fällt auf, dass es dann auch, dass man da natürlich die Tablet-Version nimmt und da gibt es dann eben auch diese zweigeteilte Tastatur am linken und rechten Displayrand, wahlweise natürlich umschaltbar auf die normale. So dass man praktisch mit dem linken und rechten Daumen theoretisch schreiben kann. Zum Beispiel finde ich eigentlich auch ein interessantes Bedienkonzept. Da ist es mit drüberwischen natürlich nichts mehr. Da geht dann nur noch die normale SwiftKey-Bedienung. Aber an sich eine feine Sache. Man kann eigentlich mal drauf warten, wann die Final rauskommt. Meiner Ansicht nach funktioniert das jetzt schon relativ stabil, relativ gut durchdacht. Lediglich die Swipe-Funktion sozusagen. Die gefällt mir momentan noch nicht, wobei ich sagen muss, dass mir Original-Swipe auf den neueren Geräten auch nicht mehr so gefällt. Was mich vor allen Dingen stört, zum Beispiel auf dem HTC One XL, da habe ich bei Swipe seit eh und je eigentlich die deutschen Umlaute mit eigenen virtuellen Tasten auf der Tastatur. Dadurch werden die Tasten so klein, dass man sich also wirklich sehr, sehr gerne verschreibt. Trotz dieser Swipe-Geschichte, wo man eben nicht hundertprozentig exakt die jeweiligen Buchstaben treffen muss und so weiter, man verschreibt sich. Und das muss ich sagen, wenn man es abschalten kann, beim iPhone ist das ja auch seit Ewigkeiten so, seit iOS 5, glaube ich, war es schon, seit 6 auf jeden Fall, dass die Umlaute standardmäßig draufstehen auf der Tastatur. Man kann das aber wenigstens abschalten, wenn man das nicht möchte und lieber die Buchstaben dafür in normaler Größe haben möchte. Und genau diese Möglichkeit fehlt. Genau diese Möglichkeit fehlt. Und das ist blöd. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist blöd. Da hoffe ich also sehr, dass es vielleicht dann doch noch, bei einer künftigen Swipe-Version ein Update gibt. Diese Problematik besteht bei SwiftKey Flow aber nicht. Ja, bei SwiftKey Flow hat man nach wie vor die normalen großen virtuellen Tasten auf dem Touchscreen und das ist ja okay. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber an sich nach wie vor mit die beste Tastatur. Von den Tastaturen, die man ansonsten hat, muss ich sagen, die ganz standardmäßige Jelly Bean Tastatur, ja, wo natürlich weder eine SwiftKey noch eine Swipe-Funktion noch irgendwas in der Art ist, aber wie ich sie jetzt halt eben auch auf Nexus 4 und Nexus 7 kennenlernen durfte, die ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also gerade auch von der Anordnung der virtuellen Tasten her, man erwischt die Tasten halt eben auch recht gut, wenn das Display entsprechend groß ist, was beim Nexus 4 und erst recht beim Nexus 7 natürlich logischerweise der Fall ist. Also das muss ich sagen, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und also damit kann man im Prinzip auch leben. Swipe-Funktionen oder sowas gibt es da natürlich nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, das Jelly Bean Keyboard, das kann man eigentlich auch empfehlen. Ich habe eins gesucht, auch für ältere Devices, habe ich auch gefunden im Google Play Store. Das sind aber, ja, es ist eben nicht so, wie es eigentlich sein soll. Ja, das ist zwar angelehnt an das Jelly Bean Keyboard, Was man da so im Play Store findet, habe ich dann mit dem HTC One XL mal getestet, aber das ist kein echtes Jelly Bean Keyboard, muss ich ehrlich sagen. Das sind dann die Tasten kleiner, und nicht ganz so von der Anordnung her. Das fand ich dann nicht so toll. Also da muss ich sagen, auch da, Nexus 4 und Nexus 7 eigentlich hinterlassen sie einen guten Eindruck. Man kann nur hoffen, dass möglichst viele andere Geräte auch demnächst dann mit Jelly Bean ausgestattet sind. Gut. Dann wäre es was für heute von mir. Wahrscheinlich auch für dieses Jahr. Ich glaube, nächste Woche wird kein Beitrag von mir kommen und übernächste Woche. Aber im Januar, da hören wir uns auf jeden Fall wieder. Und damit gebe ich dann zurück zum Rio. Auch dir nochmal herzlichen Dank, Markus, für den Beitrag. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Gerade die Sache mit den Online-Tastaturen, da kann ich da auch nur zustimmen. Eigentlich die Ice Cream Sandwich-Tastatur beziehungsweise vor allem die Jelly Bean-Tastatur ist natürlich sehr, sehr gut. Auch die 4.1.2-Tastatur, die 4.2 Jelly Bean-Tastatur, die hat ja eigentlich diese Swipe-Funktion dann drin, ja. Und da ist es dann eh wieder was anderes, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, klar. Ich habe jetzt auf das Swiftie halt umgestellt, weil ich auch diese Swipe-Funktion jetzt gern hätte. Ja, das ist halt jetzt so, ne? Das weißt du ja bei mir, ne? Was? Ich kriege kein 4.2, dann will ich wenigstens die Tastatur davon haben. So. Ja. Nee, aber Swiftie ist schon ziemlich gut. Wie gesagt, diese Worterkennung und die Predictions und so weiter, die sind schon faszinierend und ja. Es stimmt auch, es gibt viele Tastaturen, die nicht so toll sind. Wo ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, übrigens, ist mit dem Thumb-Keyboard für Tablets, weil da die Tastatur quasi in der Mitte gesplittet wird und man kann auch bei großen Tablets mit den Daumen quasi tippen. Ja, für 7 Zoll Tablets ideal eigentlich. Ja. Die Worterkennung gut, ist halt da so eine Sache. An Swiftie kommt die natürlich nicht ran. Ja. Ja. Okay. Dann komme ich jetzt ohne weitere Umschweife zu den News für diese Woche. Und zwar wäre es da zum einen Dropbox kauft Audio Galaxy. Und da ist jetzt die Frage, gibt es jetzt einen neuen Musikdienst? Ja, da darf man mal gespannt sein. Warum sage ich das hier überhaupt Android-mäßig? Was hat das mit Android zu tun? Dropbox ist halt eine sehr beliebte ein sehr beliebter Dienst auf Android-Handys, sehr viele nutzen das mit der entsprechenden App. Und wenn jetzt eben so Audio Galaxy gekauft wird, ja, dann, also Musik-Streaming-Service ist das, dann muss man natürlich schon hellhörig werden und vielleicht, wer weiß, gibt es bald eine Dropbox-App mit integriertem Music-Streaming. Ja, also ich meine, so richtig Music-Streaming. Nicht jetzt so wie man lädt eine MP3-Datei hoch und dann wird die abgespielt, sondern mit Musikstreaming halt von einem Store, so wie eben jetzt Google Music, ja, oder andere Produkte. Wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Und muss man auch sagen, ob es dann jemals in Europa kommt, das ist auch wieder eine Frage. Ja. Also ich weiß nicht, ob sich Dropbox da bewusst ist, was für ein Stress die sich da aufgehalst haben, ob das jetzt wirklich lohnt, was weiß ich, vierten oder fünften Music-Stream-Dienst zu machen, jedenfalls vierten oder fünften großen Music-Stream-Dienst. Es gibt nur wahrscheinlich noch Dutzende von kleineren Anbietern. Ich weiß nicht, ob das so volksversprechend ist. Also ich würde da jetzt mal so keine große Zukunftsaussicht mehr sehen, wenn die großen Player da kommen. Sony Entertainment hat ja schon seinen Music-Service. Spotify beliebt sich auch noch großer Beliebtheit. RDO ist groß da. Deezer immer noch einer der besten, wie ich finde. Jetzt macht Napster wieder massiv Werbung im Internet für seinen Musik-Streaming-Dienst. Und nicht nur im Internet, sondern sogar im TV. Da fragt man sich dann eben schon, was will denn da jetzt Dropbox damit machen? Aber vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Vielleicht wollen die nur ihren Streaming Client quasi oder ihr Streaming Server quasi ein bisschen verbessern, so dass das Streaming von den hochgeladenen Musikdateien besser klappt. Oder vielleicht auch eine vernünftige Player Software integrieren. In die Dropbox-App. Das müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall fand ich es eine Erwähnung wert. Ein tolles Update hat Google gebracht für das Google Plus, ja, da geht's ja richtig rund. Das ist ein ganz großes Update, würde ich mal sagen, weil es verändert nicht nur optisch die App, sondern hat auch noch ein paar interessante Funktionen dazu bekommen. Bisher war es ja möglich, mit dem Instant Upload Bilder in der Größe von maximal auf einer Seite 2048. Also das größtmögliche Bild war 2048 mal 2048 Bildpunkte. Das verbraucht auch kein Speicher. Nun kann man auch die Bilder in voller Auflösung hochschicken nach dem Update. Und das bedeutet, dass man eben ja, die Bilder in der Qualität hochgeladen bekommt, automatisch, in der man sie auch aufgenommen hat. Aber das bedeutet auch, dass dann der freie Speicher quasi weggeht. Das heißt also bei normalen Accounts, ohne dass man was dafür bezahlt, ist 1 Gigabyte und da kann man also maximal 1 Gigabyte Fotos hochladen, dann ist voll. Ja. Das muss man bedenken. Was ein bisschen nervig ist, dass wenn man die App updatet, das automatisch umgeschaltet wird auf die begrenzungsfreie Upload-Variante. Das heißt, wer vorher jetzt schon eingestellt hat, Instant Upload, der wird automatisch umgestellt auf die Version, die quasi Speicherplatz verbraucht, indem eben die Bilder ohne Auflösungsbeschränkung hochgeladen wird. Wenn man das nicht möchte, muss man das wieder manuell zurücksetzen. Da sehe ich schon Probleme bei einigen Leuten auf sich zukommen, vor allem nicht nur wegen dem Speicherplatz an sich, sondern wegen dem Traffic. Wenn jemand also eingestellt hat, dass die Bilder sofort, wenn er sie macht, hochgeladen werden soll, dann wird also jetzt wesentlich mehr Traffic verbraucht und dauert natürlich auch wesentlich länger, bis das Bild hochgeladen ist, als vorher, ohne dass er das vielleicht im Hintergrund weiß. Also das ist schon ja, nicht ganz so glücklich gelungen. Ansonsten finde ich die Funktion natürlich extrem gut, weil jetzt hat man eben auch die Möglichkeit, die Bilder in der Originalauflösung zu bekommen. Das heißt, ja, braucht man kein weiteres Backup mehr oder man erspart sich auch bei der Bearbeitung von Bildern das erneute Hochladen. Ich finde das schon nicht schlecht. Dennoch, die anderen Änderungen wiegen da vielleicht sogar noch etwas schwerer. Wie gesagt, das Optische ist ein bisschen verändert worden. Was heißt ein bisschen? Eigentlich schon ziemlich deutlich verändert worden. Ich starte gerade mal. Jetzt sind unten quasi hier solche bunten Icons, ja, die zum Beispiel Foto, Check-in, Mood, Ride und so weiter darstellen. Ja. Man hat unten auch noch eine Reihe mit Fotos, die man dann gleich quasi per Klick sharen kann. Und so weiter und so weiter. Hier ist auch eine Unterstützung für Communities jetzt mit drin. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Ja, diese Community-Unterstützung. Das heißt, die Funktion, wo eingeführt wird, ich hatte es ja schon letzte Woche gesagt, die hat jetzt natürlich auch recht schnell, hat mich verwundert, einen Stand bekommen in der Google Plus App. Und damit ist eben auch wieder, sage ich mal, eine Funktion hinzugekommen, die sicherlich von vielen Nutzern genutzt werden wird. So richtig mit dieser Mood-Funktion haut es noch nicht so hin bei mir. Da werden noch in dem Posting Links statt dem Bild gezeigt. Und Vorsicht, wenn ihr einen Eintrag schreibt und möchtet dann erst später die Stimmung einstellen, ja, mit einem Smiley oder auch nicht, dann verschwindet sozusagen euer Eintrag. Also zuerst unten die Stimmung auswählen und dann den Eintrag schreiben, sonst seid ihr auf jeden Fall mies drauf und das mit dem Smiley könnt ihr euch dann sowieso sparen. Ja, also auf jeden Fall ist das schon mal nicht schlecht, was da so abgeht. Bei der Google Plus App finde ich schön. Ja, On-Air-Hangout wurde auch verbessert. Ja, ist möglich, das ist sehr, sehr gut gemacht, ja. Gut, also das als Änderung. Google Plus, ein großes Update, auf jeden Fall eine Empfehlung, aber passt auf mit eurem Instant Upload. Dann gibt es noch ein weiteres Update von einer App, nämlich die Kalender-App wurde hier einem Update unterzogen. Und da geht es los mit einem besseren Handling für Events. Man kann die jetzt erstellen, editieren und löschen aus dem Android-Kalender heraus. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil man kann ja über Google Plus quasi Events annehmen, dann werden die automatisch eingetragen, aber ändern konnte man die jetzt bisher in der normalen Version nur, also überhaupt nicht, und die Erstellung war auch nicht möglich. Das geht jetzt alles hier wunderbar. Dann kann man auch alle Kalender gleichzeitig anschauen, ja, auch die Nicht-Google-Kalender, aber das könnte eine sehr interessante Funktion für manche sein. Und man kann jetzt endlich auch alle Gäste, die eingeladen sind, bei einem Termin schnell per E-Mail erreichen und eben eine Notiz schicken. Auch das ist wichtig, finde ich. Hat mich eigentlich gewundert, dass es nicht schon immer gegangen, schon immer so einfach gegangen ist. Ja, komm. Dann gibt's leider auch, und da sind wir mal wieder bei HTC, ja, sorry, ich weiß, einige sind da nicht ganz so begeistert, dass es immer wieder drauf rumreitet, aber das steht hier sogar offiziell in der App-Beschreibung drin. Bekannte Schwierigkeiten mit HTC-Devices, ja, Tage- und Wochenansichten funktionieren auf manchen HTC-Geräten überhaupt nicht. Notes und Pictures werden unter Umständen von allen Kalender Events entfernt, aber man kann sie immer noch in der HTC Notes App finden. Ganz komisch. Dann werden auch lokal ungesynkte Events tatsächlich manchmal gehen manchmal verloren, wenn man Google Kalender jetzt hier neu installiert. Also aufpassen. Am besten macht man sich über HTC. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gab es früher mal über HTC ein Backup von einem Kalender. Ja. Die Notifications machen im HTC-Kalender, machen keine Geräusche, also geben keine Alarme im Kalender, wenn man nicht die HTC-Kalender-App disabled. Ja. Und auch eine E-Mail-Einladung, ja, öffnet dann eben den Kalender im Browser und nicht in der App. Also so viel dazu an, nicht ganz so toll. Ich hoffe, das kann das eine oder andere, kann vielleicht noch von der App korrigiert werden. Das würde ich mir jedenfalls wünschen. Weiß nicht, warum da das so schwierig sein sollte. Muss ja nicht immer HTC die Schuld für alles geben. Muss mal gucken, ne, ob es da nicht ein Workaround gibt, Google. So, und Kingston WeDrive für die ewigen Cloud-Verweigerer soll es ja auch noch geben. Für die ist vielleicht das WeDrive oder das, ja, Kingston WeDrive nennt sich das, ja. Hoffentlich kriegen die keinen Ärger mit Nintendo. Eine Alternative. Da gibt es nämlich 128 GB Speicher in einer Platte, die mit Wi-Fi und einer Android-App direkt dann zur Verfügung steht. Ist ja eine tolle Sache. Das, man stellt sich vor, man hat 128 GB dabei, kann sich und die wird angesprochen quasi mit einer App. Also das heißt, im Hintergrund läuft es dann ab. Die Übertragung läuft über Wi-Fi von Platte zu Handy. Und ja, was will man mehr? Ich finde es eine äußerst geniale Sache, wenn man eben die Cloud-Dienste so nicht nutzen will oder nicht nutzen kann, warum auch immer. Und da würde ich sagen, ist das eine echte Ergänzung, vor allem für die Geräte, die jetzt keinen Platz mehr haben, keinen SD-Karten-Steckplatz. Ja? Und da wäre das vielleicht zumindest teilweise eine Alternative. Für Daten ist es sicherlich super gut. Ob Apps jetzt damit funktionieren, das wage ich noch zu bezweifeln. Das müsste ich dann ja mal irgendwie probieren. Aber ich glaube, an so einem Kingston-Platte werde ich so schnell nicht rankommen. Die Preise liegen bei etwa $175. Ist zwar schon gesalzen für 128 GB, das muss man schon sagen. Aber es ist ja auch ein Spezialdrive, wenn man so will, für Smartphones und Tablets. Außerdem ein kleiner Vorteil, man kann die Daten sowohl von dem Tablet als auch von dem Handy dann quasi direkt gleichzeitig oder zusammen nutzen, ohne dass man jetzt hier etwas hin und her kopieren muss. Und das ist unter anderen Umständen auch schon eine Menge wert. Facebook bringt eine native Android-App oder hat eine native Android-App rausgebracht. Ja, schneller. Ja, Sie läuft gut, ja, zumindest jetzt erstmal am Anfang, ne? Und ja, es bleiben Zweifel, was macht die App so? Ja, die alte Facebook-App ist ja schon mal aufgefallen, dass sie einfach Einträge im Telefonbuch ändert und bestehende E-Mail-Adressen geändert hat in die Facebook-E-Mail-Adressen, sofern der Kontakt tatsächlich einen Facebook-Account hat. Und das ist schon ziemlich heftig gewesen. Deswegen sage ich immer hier Vorsicht walten lassen bei Facebook-Apps, ja, bei Facebook-Sachen. Ich selbst werde es mir nicht installieren, weil ich einfach keinen Bedarf habe für die Facebook-App. Wenn man auf die Webseite zugreift über den normalen Browser, bekommt man eigentlich auch alle Funktionen und man hat keinen Kram im Hintergrund laufen, ja, der was weiß ich alles macht. Und naja gut, es kommt vielleicht daher, weil ich bei Facebook so gut wie nicht mehr unterwegs bin. Deswegen setze ich da keine große Priorität drin. Aber ich denke, dass so die-hard Facebook-Fans, die werden sicherlich begeistert sein, dass es jetzt eine vernünftige, native App für Android gibt. Kein HTML5 mehr. Ja, das hat ja Facebook als kläglich gescheitert tituliert. Und ich finde es auf jeden Fall schon mal gut für die Facebook-Fans, dass es jetzt eine vernünftige App gibt. Aber wie gesagt, Vorsicht und ich würde da mal das Ganze noch mit Skepsis betrachten. Ja, Google hat eigentlich etwas gemacht, wo ich mich schon von Anfang an gefragt habe, warum macht es Google nicht von Anfang an? Und zwar ist es Google Sound Search. Das war ja ein Widget, das bei 4.1, also bei Jelly Bean, eingeführt wurde. Und zwar ist es dieses Google Sound Search, What's the Song? Kann man das auch aufrufen über den Google Now, wenn man einfach sagt, What's the Song? Sofern es in Englisch eingestellt ist. Und dann hört sich das Handy die Musik an, die im Hintergrund läuft und findet mit etwas Glück den entsprechenden Titel und Namen dazu und Interpret. Und schon sieht man das, was das ist. Und warum ist das dann im Betriebssystem integriert und zwar nur als Widget? Das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Als Widget, ich möchte es nicht die ganze Zeit auf dem Screen haben. Wenn ich das vielleicht einmal alle 2 Monate brauche, dann brauche ich hier kein Widget auf dem Screen, der mir dauernd hier vielleicht noch Saft wegzieht oder wertvoller Platz verbraucht im Bildschirm. Und gleichzeitig ist es natürlich relativ kompliziert beziehungsweise umständlich dann, wenn man das braucht, erst ein Widget auf den Homescreen zu ziehen und dort dann das zu benutzen. Also das finde ich überhaupt nicht lustig und kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gut, mit dem Google Now, da geht es jetzt. Wenn Google Now nur auf dem Nexus S ein klein wenig schneller wäre, dann wäre das gut. Aber es geht zumindest mal. Wie das allerdings mit der Spracherkennung aussieht, wenn man irgendwo in der Disco ist und will dann das Lied erkennen haben, ja, und macht dann hier auf Google Now und sagt dann What's the Song? Ich glaube dann, ja, das wird nichts, ja, das wird nichts. Gut, aber das sind alles Probleme. Auf jeden Fall gibt es dieses Sound Search Widget jetzt extra ich sag immer Market, im Play Store zu beziehen, ja, für all die, die noch kein Jelly Bean haben, ab 4.0 aufwärts kann man jetzt das Sound Search auch benutzen, immer noch als Widget, aber wenigstens haben jetzt mehr Leute die Chance, das zu nutzen und können sich somit die Installation und Kauf von Soundhound und anderen Shazam war, ist glaube ich noch ein bekanntes, können sich dann sparen oder wieder wertvollen Platz auf dem Handy freimachen. Vielleicht muss man allerdings noch dazu sagen, dass Sound Search offenbar nur Musik findet, die im Play Store zu kaufen ist, beziehungsweise eingetragen ist. Denn ich konnte noch nie einen Titel finden, der dort eben nicht verkauft wird. Also das ist ein bisschen schade. Man könnte zumindest eine Anzeige machen, welcher Titel da das dann ist, auch wenn man es nicht kaufen kann. Aber nee. Da hat wohl Google keinen Zugriff auf diese Bibliotheken. Ja, und dann, ne, der Schmidt, ja, der Erik Schmidt, ja, der hat mir nämlich nachgesprochen. Ne? Richtig, der zitiert mich da, oder wie? Nee, Quatsch, mache ich natürlich nicht, aber der hat selber gesagt, wie ich schon vor zig Folgen hier mal gesagt habe, Google bzw. Android hat den mobilen Krieg mit Apple gewonnen. Ja, und er hat ja im O-Ton gesagt, ja, we're winning that war pretty clearly now. Und damit hat er verdammt nochmal recht, in einigen Gebieten, ja, zum Beispiel China, 90% Android, in den USA jetzt, glaube ich, mittlerweile über 60% Android, insgesamt 72% Market Share im dritten Quartal und Apple hat dagegen 14%. 14 gegen 72, ich weiß gar nicht, das ist schon fast erbärmlich, beziehungsweise schon fast peinlich und mir tut's auch fast schon leid, weil ich will halt natürlich jetzt hier bei mit Android auch kein Mega-Monopol sehen, ja, aber es sieht momentan ganz so aus, als ob eben Android hier total losgelöst ist und hier einen Sturm auslöst und es ist unfassbar. Also das, meine kühnsten Träume wurden da überflügelt, als ich da vor Jahren, als ich das erste Android-Handy in der Hand hatte. Ja, da war noch Skepsis, naja, können sie es schaffen, an den Marktführer ranzukommen, können sie es. Ja, und dann, ja, sie sind schon ziemlich nah dran, ja, okay, es wird aber immer ein harter Kampf sein. Ja, und jetzt auf einmal ist mir das fast schon peinlich. Ja. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich tue in letzter Zeit auch nicht mehr so viele Zahlen vorlesen, weil es einfach schon eben nicht mehr relevant ist. Ja. Das Android ist schon sehr, sehr weit vorne und es nimmt keinen Abbruch. Auch hier habe ich gedacht, wenn das iPhone 5 erscheint, dass das hier ein richtiger harter Einbruch gibt, zumindest mal für ein paar Wochen oder für einen Monat, zwei. Nix. Also es wird noch stärker, noch mehr Android-Handys werden verkauft. Das ist so, wow. Ich muss schon sagen, heftig. Gut, also wie auch immer, der CEO von der Executive Chairman Eric Schmidt, der hat hier also klare Worte gefunden. Warum auch nicht? Man darf das als Firmeninhaber oder beziehungsweise als Firma doch sagen mit Stolz, ja, was man da auf die Beine gestellt hat. Warum nicht? Und bin mal gespannt, wer das dann alles wieder herunterredet. Und mittlerweile ist ja schon von, ja, die Zahlen und so, das sind ja nicht gekaufte Geräte, sondern nur ausgelieferte Geräte, ja, und so weiter, wird zum Beispiel ausgeführt, sind die Leute schon übergegangen in ein, naja, die Anzahl der Geräte spielt keine Rolle, die Qualität spielt eine Rolle. Und das sind wir wieder dann bei dem früheren, was früher immer war, mit der Anzahl Macs gegen PCs, ja. Naja, gut, das ist ja egal, auch wenn Windows-PCs 80% oder 90% Marktanteil haben, das sagt ja nichts aus über die Qualität von den Geräten, ja. Oh, okay, gut, ist in Ordnung. Ist aber schon interessant, wie das alles so sich wiederholt, jetzt in dem Mobilbereich. Und tja, ich hätte kein Rezept dagegen, muss ich ganz klar sagen. Ich wüsste auch nicht, was dann Apple seiner Stelle machen würde. Aber naja, gut. Nexus 7 Dock kommt von Asus. Gut. Ich hätte allerdings mehr erwartet. Ja, Kritik. Das Dock kostet, ich glaube, $90, wenn ich das richtig weiß. $90 und besitzt, $49,99. Ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Aber besitzt einen Micro-USB-Eingang und einen Sound-Eingang, einen 3,5 mm Klinkenstecker für Aktivlautsprecher. Ja, also Speaker-Line-Out ist das. Und ja, das war's. Leider. Also für 50 Euro hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen was mehr gewünscht. Ich weiß nicht, irgendwas noch, so ein Goodie oder irgendwas dran, na, kann ich nicht sagen. Aber irgendwie, das ist ein Stück Plastik. Da kann man das Tablet reinstellen. Das ist auch nicht besonders groß, das ist ziemlich flach, was erstmal gut ist. Und dann eben hinten ein Micro-USB-Anschluss, Micro-USB und ein 3,5 mm Klinkenstecker. Das war's. Ich weiß nicht. Mensch, da hätte ich irgendwie mehr erwartet, ja. Ja. Ich weiß, was soll man da anders machen dran, ja, aber vielleicht noch ein Eingangssound, Eingang noch, das wäre vielleicht schön gewesen, ja. Vielleicht auch ein integrierter Lautsprecher im Dock, das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, plus nochmal ein Line-Out für Stereoanlagen beispielsweise, ja. Oder ähnliches. Ich glaube, da wäre schon noch ein bisschen Platz gewesen für Verbesserungen. Oder vielleicht ein USB-Anschluss mit richtiger USB, um eine Tastatur anschließen zu können. Und eine Maus beispielsweise. Das wäre doch mal was. Und da wäre dann Preis dann auch okay gewesen. 49,99. Na, okay. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht gerade noch so, aber ich finde es schon ziemlich happig für das Stück Plastik mit Micro-USB und 3,5 mm Klinkenstecker. Ja. Okay. Gut, gut. Dann Jota. Jota, nicht Yoda. Ja, ich muss, dass das gleich klar ist von Anfang an. Ja. Nicht Yoda. Also Yoda bringt ein Android-Phone raus mit zwei Seiten. Ja. Und zwar einmal ein E-Ink-Display. Und ein LCD-Display in einem Gerät. Das heißt, vorne LCD-Display, rumdrehen und man hat ein E-Ink-Display. Die Idee finde ich sehr, sehr genial. Ja. Somit hat man quasi einen kleinen E-Book-Reader, mit dem man schön lesen kann. Und gleichzeitig auch einen normalen LCD-Schirm mit schönen Farben etc. Die Größe, ja, das ist natürlich ein Problem, gerade fürs E-Ink, also E-Book-Reader zu ersetzen. 4,3 Zoll ist halt doch wenig, sage ich mal. Wenn das jetzt ein 7 Zoll Tablet gewesen wäre, wäre ich noch wesentlich begeisterter gewesen als jetzt, jetzt hier beim Handy mit E-Ink. Ich weiß nicht. Also ich kann es zwar schon sehen, ja, dass das durchaus seine Freunde finden wird. Ich könnte mir auch vorstellen, damit zu lesen auf dem doch etwas kleinen Bildschirm, weil E-Ink dann doch eine gute Auflösung hat. In dem Fall hier sogar 1280 mal 720, also 720p Display als LCD-Display vorne. Ja. Und ja, also ich müsste es halt mal live sehen, ja, wie das ist. Aber die Idee finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht sehen wir ja auch mal ein Tablet mit dieser Dual-Screen-Technologie. Dual-Core-Prozessor 1,5 GHz treibt das Ganze an. Snapdragon S4-Prozessor, 2 GB RAM sind drin, LTE-Chip, oh, Markus, das gehört. Und 12-Megapixel-Kamera hinten. 12-Megapixel-Kamera, gar nicht schlecht, ja. Also die technischen Daten sind auch mal nicht so übel. Und das Telefon wird zuerst verkauft im dritten Quartal 2013 in Russland. Also es dauert noch ziemlich lange. Ziemlich lange, bis das verkauft wird. Aber dennoch ist das Konzept schon mal gut und vielleicht springen ja noch ein paar andere Hersteller auf mit dieser Technologie. Das wäre schon nicht übel. Ja, und wie man Werbung macht und gleichzeitig die Nutzer schützt vor, sagen wir mal, komischen Methoden, ja, kann man jetzt wieder sehen bei Google. Das ist wunderbar, eine tolle Sache. Und zwar war es ja bisher so, manchmal ist man, wenn unten zum Beispiel Werbung eingeblendet wird, unten oben rechts links, ist jetzt egal, dass man da aus Versehen draufgekommen ist, wenn man was anklickt, was in der Nähe ist von diesem Werbebanner. Und das nervt natürlich total. Dann geht der Bildschirm zu, beziehungsweise der Browser startet gleich und man kommt vielleicht irgendwo hin, wo man gar nicht will und kriegt erstmal einen Schreck und also das ist nicht so toll. Hier hat Google jetzt eine Lösung gefunden und zwar, wenn man nur gerade so den Banner berührt, also das heißt so an den Rändern beispielsweise, dann wird erst nochmal eine Warnung eingeblendet, beziehungsweise eine Aufforderung, nochmal drauf zu drücken, um die Seite zu besuchen, bevor dann tatsächlich der Bildschirm zugeht, beziehungsweise der Browser dann aufgeht und diese Seite besucht. Und das finde ich ja mal eine richtig gute Sache. Ich weiß zwar nicht, wie die Firmen jetzt dazu stehen, weil denen wird natürlich auch eine gewisse Werbeeinnahmen vielleicht flöten gehen von den Klicks, die eben erfolgt sind, ohne dass der Benutzer das überhaupt gewollt hat. Also die werden vielleicht nicht ganz so begeistert sein. Die Werbenden allerdings, die diese Banner schalten, da kann ich euch sagen, die werden sich sehr, sehr freuen drüber, weil die haben dann nämlich jetzt hier die Spreu vom Weizen getrennt. Sprich, die haben jetzt keine Besucher durch die Banner bekommen, die sie halt auch bezahlen müssen, ja, unter Umständen, die aber gar nichts wollen, die nur aus Versehen hier reingekommen sind. Stattdessen kommen jetzt eben nur die Benutzer auf die Seite, die tatsächlich da drauf geklickt haben. Und das ist natürlich dann wesentlich besser für die, die inserieren. Ja. Wie gesagt, die Leute, die jetzt hier eher ihre Programme mitfinanzieren wollen und so, das wird sich dann zeigen, wie die das auffassen. Aber insgesamt für Benutzer und für die Inserierenden ist das eine gute Sache und es zeigt, wie man es eigentlich machen sollte, Werbung nicht hier den Leuten aufzwängen, diese Klicks, ja, sondern eben den Leuten auch noch eine Chance lassen zu sagen, nö, ich möchte jetzt hier nicht draufklicken und basta. Ja, das muss einem eben noch erlassen bleiben, finde ich. So, dann schnell zu der zu den Community News oder Nachrichten oder wie auch immer, zum Community Posts. Ja, die Android Community Funktion ist ja wunderbar, geht ja jetzt schon. Die Google Plus Communities meine ich natürlich. Und jetzt sind da auch einige Fragen aufgetaucht, beispielsweise hat der Peter ein Problem mit Rucklern nach dem Update auf Android 4.2. Ja. Also ich muss sagen, oftmals ist es so, dass hier Programme im Hintergrund werkeln, die mit der neuesten Version nach dem Update nicht mehr ganz komplett kompatibel sind. Ja. Und das führt eben oft dazu, dass es Schwierigkeiten gibt, gerade bei diesen Hintergrundtasks, ja, wo ja jeder Entwickler mittlerweile meinen muss, seine App muss im Hintergrund weiterlaufen, ja, und irgendwas machen, sei es auch eine Notification einblenden, die vollkommen uninteressant ist, sogar Spiele machen das. Da ist dann eben, da gibt's dann eben Probleme. Das kann sich sogar so schlimm aufbauschen, dass ein Gerät nicht nur Ruckler hat, sondern sogar einfriert. Ja. Ganz weit vorne mit dabei bei solchen Programmen sind auf jeden Fall mal wieder die Task Manager. Das ist so die schlimmste Pest, die es gibt, Task Manager. Und vollkommen nutzlos, ich sag's immer wieder. Dann System-Apps, die beispielsweise automatisch was einen ausschalten, GPS, Wi-Fi und so weiter und so weiter. Auch die sind oft schuld, dass bei Inkompatibilitäten dann das Gerät unter Geschwindigkeitsproblemen leidet. Und auch andere Programme, die eben im Hintergrund lauern und dann eben nicht mehr richtig funktionieren unter dem Android 4.2. Man muss, grundsätzlich muss man sagen, wenn man das Betriebssystem updatet, kann es eben passieren, wie am Computer auch, dass einige Programme nicht mehr funktionieren und erst ein Update erfahren müssen. Zwar hat beim Update Google darauf geachtet, dass die Apps, die gar nicht mehr funktionieren, gelöscht werden, aber es kommt immer wieder vor, dass eben Apps mit bestimmten Routinen dann trotzdem Probleme machen und die muss man manuell aufspüren. Es gibt eine Möglichkeit, zumindest ist es unter Jelly Bean 4.1.2 noch möglich, ich weiß nicht, ob das schon unter 4.2 auch noch geht, aber man kann, wenn man den Power-Button länger drückt zum Ausschalten des Handys, kommt ja dann diese Abfrage, ja, und dort drückt man dann auf Power-Off beziehungsweise eben Ausschalten und zwar und man bleibt da drauf, so lange bis ein weiteres Menü aufgeht und dort kann man dann in einen abgesicherten Modus schalten und beim nächsten Booten des Handys wird dann eben die ganzen Hintergrundtasks und Notifications und alles Mögliche wird abgeschaltet. Und ihr habt quasi zumindest was die Hintergrundtasks anbetrifft, ein original unmodifiziertes Android, also unmodifiziert von den Applikationen. Und wenn dann alles funktioniert, dann könnt ihr sicher sein, dass auf jeden Fall einer der Apps, die ihr installiert habt, das Problem verursacht. Und könnt dann entsprechend euch auf die Suche begeben, was allerdings nicht ganz einfach wird. Ja. Wenn ihr dann wieder einen neuen Vorgang macht, also neu startet, dann wird wieder im Normalmodus gestartet und keine Angst, alle Programme sind noch da und die Hintergrundtasks werden wieder gestartet und dann könnt ihr das also so sehen. Also das heißt, man muss nicht wirklich auf die Werkseinstellungen resetten, sondern man kann es eben auch mit diesem abgesicherten Modus machen. Ja. Okay. Dann, was gibt's noch? Falsche Spam-Erkennung ist mir aufgefallen in der Community von Google Plus. Ja. Also da ist die Positiverkennung einfach zu hoch. Es werden richtig normale, gute Einträge sogar teilweise von dem Spam-Filter erkannt und ich muss die dann manuell freischalten. Also bitte habt Verständnis dafür, wenn euer Beitrag nicht sofort in der Community erscheint, dann liegt es nicht an mir. Ich habe alles freigeschaltet, ja, sondern Google Spam Filter meint, eure Meinung ist Spam. Und dann muss ich dann freischalten. Ich habe halt zeitlich, kann ich nicht jeden Tag in die Community reingucken. Sorry, aber es geht einfach nicht. Und deswegen kann es sein, dass es mal ein oder zwei Tage dauert, bis euer Eintrag dann erscheint. Aber ich hoffe, dass Google auch das Problem demnächst in den Griff bekommt. Es kann ja nicht sein, dass hier regelgerechte Einträge sogar ohne Links als Spam erkannt werden. Da muss Google nachbessern. Ich hoffe, das machen die dann auch bald. Ja. Gut, jetzt App der Woche. Ja, ich weiß lieber Arthur oder Adus. Mal gucken. Sorry, aber ich habe schon wieder ein Spiel, ja, schon wieder. Und das kommt einfach daher, weil momentan eben sehr viel gute Spiele rauskommen, wo ich finde, es lohnt sich, das App der Woche zu machen, zum App der Woche zu machen oder zu der App der Woche zu machen, weil eben ja teilweise die anderen weil eben da andere Sachen, Anwendungs-Apps beispielsweise. Ja, also zum Beispiel die 25. Instagram-Klon und ich hasse Instagram, deswegen hasse ich auch alle Clones davon, wie zum Beispiel Snapseed, die werden es niemals schaffen als App der Woche. Sorry, tut mir leid, das werde ich nicht tun. Und wenn dann eben andere Apps oder so viele Spiele angeboten werden, wie gesagt, meine Zeit ist leider begrenzt da konzentriere ich mich dann halt auch oftmals auf die Spiele, wenn so viele gute Spiele rauskommen, dann schaue ich mir da ein paar an davon und dann wird eine App der Woche. Wenn du, lieber Arthur, wenn du hier Ideen hast und denkst, eine App müsste App der Woche werden, nur raus damit, dann gucke ich mir die auf jeden Fall mal an und schaue, ob eben sowas auch hinkommt. Letztendlich ist ja die App der Woche meine persönliche Empfehlung, ja, aber auf Hinweise, dass ich mir mal was angucken soll, das habe ich doch sehr, sehr gerne. Dann kann ich mich auch orientieren, was ihr schon als gut empfindet und ja. Okay, also, das war's denn wieder, nachdem ich euch dann auch tatsächlich die App der Woche gesagt habe, nämlich das ist Trial Extreme 2 Winter Edition. Und oh, was ist das? Ihr habt ein schönes Motocross-Bike, ja, und ihr fahrt auf einer recht schönen, grafisch präsentierten Piste und könnt auch richtig gut Stunts machen und das ist so richtig hart, die Pisten teilweise. Also manchmal kratzt sich schon im Kopf, wie kommt man da überhaupt weiter jetzt? Ja, und fangt dann auch immer den Level von vorne an. An einer Stelle habe ich jetzt zum Beispiel geschafft, weiterzukommen, dann bin ich kaputt gegangen. Und ja, man muss sich die Stelle nochmal machen und siehe da, jetzt schaffe ich die Stelle nicht mehr. Also es ist ziemlich happig teilweise, dieser Kurs. Und halt alles, wie gesagt, in einer schönen Winterlandschaft. Das Mädel trägt auch eine schöne Weihnachtskleidung, aber ziemlich kurz, ja, sehr schön. So muss es sein. Macht Spaß zu spielen, auf jeden Fall. Und 30 Levels in einem, wie gesagt, Schnee-Environment Und die Steuerung ist überraschend gut. Ich empfehle euch allerdings, die Button-Steuerung zu nehmen, nicht die Tilt-Control-Steuerung, aber das ist persönliche Geschmackssache natürlich. Diese Winter Trial Extreme 2 Winter Edition ist sogar kostenfrei. Tatsächlich. Und zwar nicht nur wie zwar nicht nur auf Amazon, die haben das am Freitag, nein, Entschuldigung, am Sonntag war das bei der kostenlosen, oder was am Samstag, ist ja egal, war das die kostenlose App. Und ja, das ist immer eine kostenlose App bei auf dem Play Store. Ja, immer. Mensch, Amazon. Jetzt langt's. Ja, da gibt's auch wie sagt man, Premium-App davon. Allerdings von Trial Extreme gibt es eine Premium Next und Trial Extreme 2, also nicht die Winter-Edition, sondern normale Edition. Da ist es auf jeden Fall auch, gibt es auch eine Premium-Version. Und da geht es auch richtig ab. Schaut euch mal die ganzen Sachen an. Wenn euch die Winter-Edition gefällt, dann kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, euch mal Trial Extreme 2, die normale Edition, anzugucken, weil da gibt es noch abwechslungsreichere Grafik und richtig schön, da könnt ihr über Autos hüpfen und drüber fahren mit dem Crossbike. Ja. Wer hat sich das nicht schon gewünscht, über so einen Stau von Autos einfach mit dem Bike drüber zu fahren? Ja. Oh, war ja jetzt ganz ruhig, Rio, ganz ruhig. Okay, dann sind wir am Ende vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wenn ihr Fragen, Anregungen und eigene Beiträge habt, wie zum Beispiel der Alex heute, danke nochmal, dann könnt ihr eben in der Community bei Google Plus euch melden oder eine Mail schreiben an rio@thenetcast.com. Ihr könnt auch direkt auf die Seite gehen und dort findet ihr nämlich alle Links und Informationen. Uncast.thenetcast.com ist dafür die Anlaufstelle und immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com. Und damit sage ich, haltet eure kleinen Kunden natürlich dran. Habt eine schöne Zeit und falls ihr es nicht schafft an Heiligabend, an dem ich auch die Sendung mache, jawohl, reinzuhören, dann wünsche ich euch schon mal eine frohe Kussnachten. Ja, hab's ja schon gesagt, und hier gibt's Kussnachten, also küsst, was das Zeug hält. Eure Bekannten, eure Verwandten küssen. Und vielleicht küsst ihr auch noch. Also auf jeden Fall eine fröhliche Grußnacht und Küsschen an euch alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss!